24. Abschnitt. Die wirtschaftliche Entwicklung von Atlantis und die vier Königreiche Daniels. Daniel 2, 32, 32. Ich halte dafür, dass die Germanen bei ihrer Einwanderung auf Atlantis schon eine gewisse Kultur mitbrachten. Dafür spricht die ringförmige Anlage ihres Heiligtums. Wenn man die Beweise dafür ins Auge fasst, dass der Mensch schon in der Tertiärzeit, also vor der entsetzlichen Vergletscherungsperiode der Erde, lebte, und zwar mit Tieren der Tertiärzeit zusammen, die durch die Eiszeit völlig ausstarben, mit Mammuten und Mastodons, so ist es naheliegend, dass die Kultur der Ayas auf einen großen Zeitraum, vielleicht auf mehrere Hunderttausende von Jahren, zurückgeht. Professor Otto Hauser fand bei seinen Forschungen im südlichen Frankreich ein nach seinen Angaben auf 30.000 Jahre zurückreichendes kreisförmiges Heiligtum, das nach ähnlichen architektonischen und astronomischen Grundgedanken errichtet worden ist, wie die heiligen Kreise auf Atlantis. Da H. Fischer sehr glaubwürdig die Anschauung begründet, dass bereits vor dem Einsturz des Vormondes auf die Erde, also schon in der Tertiärzeit, menschliche Kultur vorhanden war und die Funde Otto Hausers im Vezeretal in die Zeit der Gürtelhochflut des Vormondes zurückreichen, so müsste für das Alter jenes Heiligtums ein ungeheurer Zeitraum und als Ursprungsort jener ringförmigen Anlagen Europa angenommen werden. Dass die Kulturentwicklung auf Atlantis im Vergleich zu der in Nord- und Mitteleuropa außerordentlich rasch vor sich ging, wurde durch verschiedene Umstände begünstigt. Der jungfräuliche, überaus fruchtbare Boden von Atlantis gab bei seinem milden Klima des ewigen Frühlings den Menschen bei wenig Mühe Früchte und Kräuter aller Art. In der alten europäischen Heimat war der Germane mehr auf seine Arbeit angewiesen. Er leistete als Freier unter Freien keinen Sklavendienst, auf Atlantis aber stand ihm zur Ausführung seiner Kulturideen wie in Ägypten ein Heer von Sklaven zur Verfügung. Die nordischen Gegenden zeigten eine verhältnismäßige Armut an nutzbaren Metallen, dort aber herrschte ein gewaltiger natürlicher Reichtum an Metallen, Erzen und Steinen aller Art. Für die Ayas auf Atlantis kam nach ihrer Einwanderung eine segensreiche Zeit. Ihre Tätigkeit war von großen Kulturfortschritten begleitet und gekennzeichnet durch Kenntnis und Gebrauch der Metalle und Steine, ohne welche die menschliche Kultur eben unmöglich ist. Je nach der Kenntnis und Verarbeitung derselben unterscheidet man auf Atlantis vier Zeitalter: ein goldenes, silbernes, ehernes und eisernes. Daniel 2, 32. Wie sich Mittel- und Südamerika seit alter Zeit durch großen Goldreichtum auszeichnet, so war auch auf Atlantis ein natürlicher Reichtum an Gold gegeben. 1. Mose 2, 11 und 12 bekundet, dass man in dem das Idafeld bewässernden Strom Pison köstliches Gold fand. Dieses ohne Mühe gewonnene Waschgold mag den atlantischen Ayas zunächst die Veranlassung zur Goldbearbeitung gegeben haben. Es ist natürlich, dass man den Flussströmungen nachging und das Gold im Gebirge selbst suchte und dabei die für die Steinzeit so außerordentlich wichtigen Mineralien Nephrit, Jadeit und Obsidian fand. Diese Steine wurden zur Herstellung der Werkzeuge in der Steinzeit benutzt und finden sich in allen Weltteilen dort vor, wohin die atlantischen Wikingerschiffe gedrungen sind. Haarscharfe Obsidianmesser benutzten noch die mexikanischen Priester zur Zeit der Eroberung Mexikos uralten Brauch gemäß bei ihren Opfern. Da verschiedene der in europäischen Steinzeitgräbern gefundenen Steinwerkzeuge aus Gestein gemacht sind, das auf Mexiko und Atlantis als Ursprungsland deutet, so kann angenommen werden, dass auf Atlantis schon in früher Steinzeit Industrie und Handel mit Steinwerkzeugen betrieben wurde. Material hierzu holten sich die Atlanter auch in Rapa Nui, dessen gewaltige Steinsäulen mit den darauf abgebildeten Landgesichtern auf die arischen Atlanter und deren riesige vorgeschichtlichen Ahnen hinweisen. Es ist naheliegend, dass die Menschen zunächst die Metalle werkmännisch gewannen und bearbeiteten, die gediegen vorkamen. Bei dem Reichtum der südamerikanischen, mittelamerikanischen und atlantischen Gebirge an Silberadern scheint auch bald die bergmännische Gewinnung von Silber neben der des Goldes eingesetzt zu haben. Alle Berichte von Atlantis sprechen von einem ungeheuren Reichtum des Landes an Gold, Silber und Edelsteinen und von großen Gold- und Silberschätzen auf der Königsburg Asgard, siehe Abschnitt 16. Es dürfte auch zu überlegen sein, ob der von Professor Kossina in verschiedenen Veröffentlichungen gerühmte Goldreichtum des vorgeschichtlichen Deutschlands nicht irgendwie mit Atlantis und seinem Welthandel zusammenhängt. Einen großen Ruck nach vorwärts machte das Kulturleben auf Atlantis mit der Entdeckung der Kupfererze. Kupfer kommt am Ontariosee in Amerika gediegen in zentnerschweren Blöcken vor. In uralten, verlassenen Bergwerkstollen am Ontariosee fand man noch von Bergleuten herausgegrabene und plötzlich, vermutlich mit dem Untergang von Atlantis, verlassene Kupferblöcke vor. Solches Kupfer mag zurzeit verarbeitet worden sein, zudem in der Mississippi-Ebene in den Mount Builders massenhaft gefundenen Kupferwerkzeugen, die geradezu nötigen, eine Kupferzeit für die damals sicherlich nah verbundenen Ländern der Mississippi-Ebene und für Atlantis anzunehmen. Die Gewinnung des Kupfers und seine Verarbeitung gehört noch zur jüngeren Bronzezeit.